Ich will euch erzählen von Glück und von Freude, vom Spaß am Leben und Sein. Von Triggert und Seele, die hell und erleuchtend am Nachthimmel über euch scheint. Am Nachthimmel über euch scheint. Am Nachthimmel über euch scheint. Ihr der Göttin des Mondes der Nacht, Riasina, wie man sie nennt. Wie wer du auch bist, was du auch tust, dein Leben liebet und kennt. Dein Leben liebet und kennt. Dein Leben liebet und kennt. Ich weihe meine Seele der silbernen Göttin, mein Herz dem Feuerlein. Verwehre mein Blut den Zecken der Feinde, Trigadon, mein Leben sei dein. Trigadon, mein Leben sei dein. So wisset, dass jeder, der Frohsinn bezeuget, im Gunste der Mondgöttin steht und für seinen Lebtag als stiller Begleiter in Sicherheit neben ihr geht. In Sicherheit neben ihr geht. In Sicherheit neben ihr geht. Ich weihe meine Seele der silbernen Göttin, mein Herz im Feuerlein. Verwehre mein Blut in Säcken der Feinde, Trigadon, mein Leben sei dein. Trigadon, mein Leben sei dein. Trigadon, mein Leben sei dein. Als dann lasst uns feiern aus tiefster Seele, trinken und tanzen vereint und der Herrin zeigen, dass unser Weg bestimmt ist durch ihren Schein. Bestimmt ist durch ihren Schein. Bestimmt ist durch ihren Schein. Ich weihe meine Seele der silbernen Göttin, mein Herz dem Feuerlein. Verwehre mein Blut den Zecken der Feinde, Trigadon, mein Leben sei dein. Trigadon, mein Leben sei dein. Trigadon, mein Leben sei dein.